Hyde musste aufhören zu existieren. Er musste auf immer verschwinden. Die gute Seite meiner Natur allein durfte leben. Mit welcher Freude, mit welcher Seligkeit, mit welcher Demut hieß ich diese Rückkehr in mein eigenes, besseres Selbst willkommen. Ich schloss die verhängnisvolle Hintertür ab und zerbrach den Schlüssel. Am folgenden Morgen wurde der Mord des alten Baronet durch alle Straßen und Gassen gerufen. Das Mädchen hatte von ihrem Fenster den Mörder erkannt. Edward Hyde. Es bedurfte keines anderen Beweises. Meine guten Vorsätze wurden durch den Schrecken vor dem Galgen noch verstärkt. Jekyll war jetzt meine Zufluchtsstätte. Hätte sich Hyde gezeigt, würde sich die ganze Stadt gegen ihn erhoben haben. Jetzt war es meine höchste Aufgabe, das Vergangene wieder gut zu machen. Und ich setzte mich ernsthaft und ehrlich ans Werk. Du weißt, wie ich die letzten Monate des vergangenen Jahres gelebt. Du weißt, wie ich mich bestrebte, Gutes zu tun, den Armen und Leidenden zu Hilfe zu eilen. Du weißt, wie ruhig die Tage vorbeigingen. Du weißt, dass ich fast glücklich zu nennen war. Und ich kann aufrichtig gestehen, dass ich dieses harmlosen, unschuldigen Lebens nicht überdrüssig wurde, dass ich es täglich mehr und mehr genoss. Doch der Fluch der Doppelnatur haftete immer noch schwer auf mir. Sobald die Qualen meines Gewissens sich verminderten, regte sich der Dämon wieder in mir. Die Absicht, Hyde wieder ins Leben zu rufen, war kaum denkbar. Die Furcht hinderte mich daran. Nein, in meiner eigenen ursprünglichen Gestalt wurde ich wieder in Versuchung geführt und betrat wieder die elende, schmachvolle Bahn eines heimlichen Sünders. Doch das Ende musste kommen. Das Maß war beinahe voll, und ein Ereignis, von dem ich jetzt sprechen werde, zerstörte auf immer das Gleichgewicht meiner Seele. Es war an einem schönen, milden Tage Ende Januar. Ich saß auf einer Bank in Regent's Park und sonnte mich. Die Sperlinge zwitscherten lustig in den dürren Zweigen, als ob sie den kommenden Frühling ahnten. Ich war, wie fast immer, tief in Gedanken über mich selbst versunken. Der Dämon regte sich wieder in mir und begann zu stürmen. Er wollte wieder hinaus aus der engen Klause. Mein besseres Selbst schien wieder einzuschlafen. Ich versprach mir, mich zu bessern, aber nur nicht gleich, nur nicht heute. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass ich doch nicht schlechter sei als der andere. Ich wünschte mir Glück zu meinen guten Vorsätzen, meinem tätigen Leben und lächelte bemitleidend über die träge Gleichgültigkeit meiner Mitmenschen. Gerade in diesem Augenblick unberechtigter Selbstüberhebung überkam mich ein ganz eigentümliches Gefühl. Ich empfand eine beengende Übelkeit, meine Glieder bebten, ich glaubte, ohnmächtig zu werden. Nach wenigen Minuten verschwand diese Empfindung, aber in meiner Seele, in meinen Gedanken war eine seltsame Umwandlung vorgegangen. Ich fühlte mich kühner, herausfordernd. Ich trotzte aller Gefahr, die Hyde bedrohte. Ich sah mich an. Meine Kleider hingen schlotternd an mir, wie an einer Vogelscheuche. Auf meinem Knie lag eine verknöcherte, haarige Hand. Ich war Edward Hyde geworden. Noch vor einem Augenblick fühlte ich mich sicher, vor aller Welt, reich, geachtet, geliebt. Jetzt war ich ein Flüchtling vor dem Gesetz, vogelfrei, heimatlos, freudlos. Ein Mörder, eine Beute der ganzen Stadt. Meine Sinne verwirrten sich, aber nur auf wenige Augenblicke. Ich hatte schon früher mehrere Male bemerkt, dass in meinem zweiten Charakter, als Edward Hyde, meine geistigen Fähigkeiten stärker, mein Temperament schwungvoller, mein moralischer Mut höher gespannt war. Wo Jekyll unterlegen wäre, entsprach Hyde allen Anforderungen des Augenblicks. So war es auch jetzt. Aber was sollte ich anfangen? Meine Medikamente waren in einem Schranke meiner Arbeitsstube. Wie konnte ich sie bekommen? Die Aufgabe musste gelöst werden. Die Hintertür war abgeschlossen, den Schlüssel hatte ich zerbrochen. Hätte ich gewagt, durch die Vordertür zu gehen, so würden meine Diener selbst mich der Polizei überliefert haben.